Hallo, hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen. Niemandsland, Barcelona, Pandemie, City Blues. An einem sonnigen Vormittag mit dem Bus durch Barcelona zu fahren, zeigt einem die Stadt nackt und offen. An vielen Stellen sieht man ihre Wunden. Sind die Wunden, die der Massentourismus und die maßlose Gier der Investoren geschlagen haben. Leere Lokale, Läden, Kneipen, Tapas-Bars, mit Brettern vernagelte Tore und mit Stahlplatten verschlossene Fenster und Türen, verwaiste Terrassen, traurige Souvenirshops, mit pakistanischen oder indischen Angestellten vor den Türen, die ihre vorher schon spottbilligen T-Shirts und Mützen und all den pseudo-folkloristischen Krimskrams für Pfennige verramschen. Tony, der Verkäufer im Souvenirshop in der Baja San Pedro, meinte letztens zu mir, er werde die Stadt verlassen. Seine Frau sei in London, seine Kinder seien jetzt kurz davor, zur Schule zu gehen, und er will, dass sie Englisch lernen. Katalanisch in der Schule wäre doch zu nichts Nutze, und außerdem gäbe es hier kein Business mehr. Auch sind da überall die vielen vagabundierenden Menschen, die jetzt noch verlorener als vor der Pandemie durch die Innenstadt strolchen, bettelnd, auf der Jagd nach ein paar Euro. Manche haben Hunde dabei. Bemalte Pappschilder mit Aufrufen, Hilfe zu leisten. Einige sind sogar sehr fantasievoll. Auf der Calle Ferran, auf dem Bürgersteig, sitzt ein blonder Rasterlocken-Vagabund und hat mehrere Plastikbecher vor sich auf dem Bürgersteig stehen. Darauf steht für Bier, für Drogen, für Zigaretten, für Essen. Die Passanten haben sozusagen die Qual der Wahl. Barcelona, Pandemie, City Blues. Dann im San Antonio Kiez gibt es endlich Straßen, in denen es aussieht wie in einer ganz normalen Stadt. Man atmet auf. Anwohner, Passanten, Kinder, Omas, Menschen, die zur Arbeit gehen, normale Geschäfte für den normalen Bedarf der Bewohner einer normalen Stadt. Einer Stadt, die noch lebt und funktioniert. Das Rathaus von Barcelona hat sich zum Ziel gesetzt, die Teile der Stadt wieder zu solchem normalen Leben zurückzuführen bzw. hinzuführen. Hierzu gibt es einen Plan zur Wiederbelebung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen des urbanen Lebens. Wollen wir hoffen und natürlich auch dafür kämpfen und uns einsetzen, dass die Beutegeier-Investoren und die erleuchteten Staatsgründungsfanatiker diesen Traum von einer lebenswerten und frohen Stadt nicht weiter allzu sehr torpedieren und zerstören. Willkommen im Niemandsland. Willkommen in der Stadt der neuen und alten Träume. Kontrabanda 91.4 FM. Es ist die Woche vom 12. bis zum 19. April 2021. Mein Name ist Detlef Jeskatz und ich begrüße Sie. Zieht vorbei, Kummer geht vorbei, komm, zieh's dir rein und steig bei mir mit ein. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Regen zieht vorbei, Winter geht vorbei. Fürs gute Leben bleibt oft nur wenig Zeit. Wir sollten glücklicher sein. Wir sollten glücklich sein. Wir sollten glücklicher sein. Wir sollten glücklich sein. Kopf auf deinem Schoß, Sehnsucht, die ist groß. Wünsch mir so, du wärst mein, ich will gar nicht satter sein. Wir sollten glücklicher sein. Wir sollten glücklich sein. Wir sollten glücklicher sein. Wir sollten glücklich sein. Niemandsland Geschichte. Deutsche Kolonien. Kamerun. Zentralafrika. Daten. Kamerun war von 1884 bis 1919 deutsche Kolonie. Das Land hat heute eine Fläche von ca. 495.000 Quadratkilometern. 1911 hatte es 790.000 Quadratkilometer. Kamerun hat ca. 2,6 Millionen Einwohner. Von 1911 an insgesamt 3,1 Millionen. Davon waren 1.643 Personen Deutsche. Die Zahl stammt von 1913. Zur Geografie. Kamerun umfasste das heutige Kamerun, den östlichen Teil Nigerias, Teile von Gabun, der Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik und der Republik Tschad. Vorher. Die wichtigste Rolle spielte die Volksgruppe der Douala, seit dem 16. Jahrhundert führend im Handel mit Europa. Ausgeführte Produkte: Elfenbein, Palmkerne und Palmöl, Kakao, Kautschuk, Bananen. Heute. 1919 kam das Land unter Verwaltung Englands und Frankreichs. 1960 wurde der französische Teil unabhängig. Mit ihm bildete 1961 ein Teil des britischen Gebietes die Föderative Republik Kamerun. Kamerun. Geschichte. Seit 1868 unterhielt das Hamburger Handelshaus C. Wöhmann eine Niederlassung an der Küste Kameruns. Im Frühjahr 1884 erhielt Gustav Nachtigall die Order, die im Küstenstreifen zwischen Niger-Delta und Gabun ansässigen Deutschen unter deutschen Schutz zu stellen. Bereits am 2. Juli hatte Nachtigall die Verhandlungsführer der ansässigen Douala überzeugt, Schutzverträge zu unterschreiben. Hatte zuvor die einheimische Bevölkerung mit den westlichen Firmen Handel getrieben, lag die Handelsmacht nun bei den Deutschen. Um die Jahrhundertwende führten diese die Plantagenwirtschaft ein. Land und Arbeitskräfte sicherten sich die Deutschen mittels Strafexpeditionen gegen Bevölkerungsgruppen, die sich der Landnahme verweigerten. Das brutale Vorgehen erreichte die deutsche Öffentlichkeit und beschäftigte auch den Reichstag. Mit dem Marokko-Kongo-Vertrag von 1911 vergrößerte sich die Kolonie erheblich. Frankreich trat einen Teil Zentralafrikas ab, das sogenannte Neu-Kamerun. Doch nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnte sich die deutsche Schutztruppe nicht mehr halten. In einem Geheimvertrag beschlossen Frankreich und Großbritannien 1916 die Aufteilung Kameruns, das Deutschland mit dem Versailler Vertrag offiziell verlor. Widerstand. Gleich nach Abschluss des Schutzvertrages mit den wichtigsten Führern der Douala, unter anderem dem deutschfreundlichen König Bell, erhoben sich Teile des Volkes 1884 gegen die Kolonialverwaltung. Diese spielt im Folgenden Herrscher gegeneinander aus. Das Königreich Bafut wehrte sich von 1891 bis 1907 in Kriegen gegen von Deutschen unterstützte Regenten. 1893 rebellierten Polizeisoldaten der Dahomey, nachdem ihre Frauen wegen angeblicher Faulheit geprügelt worden waren. Schlüsselfiguren. Gustav Nachtigall lebte von 1834 bis 1885. Der gebürtige Altmärker war Arzt und Afrikareisender. Er stellte im Auftrag von Reichskanzler Otto von Bismarck 1884 Togo und Kamerun unter deutschen Schutz. Jesko von Puttkammer, der lebte von 1855 bis 1917. Pommerscher Adel, Gouverneur von Kamerun und kaiserlicher Kommissar von Togo. Puttkammer verlagerte den Schwerpunkt vom Handel mit Naturprodukten auf ausgeprägte Plantagenwirtschaft. Sie hörten Deutsche Kolonien, Kamerun. Eine Niemandslandproduktion 2021. Mit mir, es ist tatsächlich passiert. Rock aus Deutschland, Rock aus dem Rheinland. Wolfgang Niedecken mit seiner Gruppe Bab von dem Album Songs, das Lied einfach aussortiert, ein Protestlied gegen die Arbeitslosigkeit aus dem Jahr 2004. Sie hören Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. Ein wunderschöner, leicht kühler Frühlingstag hier im Zentrum der Stadt. Und von dem Kölner Rockmusiker Wolfgang Niedecken wird gleich noch weiter die Rede sein. Ausgerechnet um Bahnhof, einer Stichus, der andere. Ja, das ist die unverkennbare Stimme von Wolfgang Niedecken, dem Musiker, dem Kölschrocker. Wolfgang Niedecken ist vor kurzem 70 Jahre alt geworden, genauer gesagt am Dienstag, dem 6. April. Complete. Und er ist ein Mann, der sich häufig auch politisch zu erkennen gibt. Als Mensch, wie er sagt. Doch damit hat er einiges erreicht. Wir wollen ihm hier ein paar kleine Lobeshymnen singen. Wer in Köln, seiner Heimatstadt, Streit sucht, Hader mit anderen sucht oder Zank oder Zänk, kann gleich nach Düsseldorf gehen. In Köln versteht man sich. Karneval, Klerus und ein besonders eindringlicher Dialekt machen das möglich. Man versteht sich und lebt wie Nachbarn. Die Stadt ist letztlich so klein, dass man sich besser mit niemandem überwirft. Es hätt immer noch Jod, je Jange, ist eine der Parolen in Kölle. Eine Art lebensphilosophisches Mantra in Kölle, in Köln. Wolfgang Niedecken, nicht nur am Rhein weltberühmt, war nie, so wird überliefert, mit jemandem auf ewig zerzankt. Er ist eine der Kulturikonen Kölns, ein Freund Alice Schwarzers und Tommy Engels von den Blackfoes, wie auch einst Trude Herrs und Dirk Bachs. Wie gesagt, er ist nun 70 Jahre alt geworden, eine Zahl, die einen früher zu Tode erschreckt hätte. Aber heute steckt man das so leicht weg. Alle mögen ihn, den Musiker und Maler, der mit seiner Band Bab das kölsche Idiom zur Popmusiktauglichkeit gebracht hat. Chartfähig etwa auch mit dem Lied Arschhu Zeng auseinander, einer Antirassismus-Hymne, die die Idee des Leben und Lebenlassens in den partyfähigen Mainstream einsickern ließ. Niedecken, der auf die Traditionen Bob Dylans hält, hat wie der amerikanische Poet das Talent, Gefühle der Nähe und des Mitreißens in einem zu vertonen, sie zur Musik zu machen, ohne dass es wie eine um Wichtigkeit ringende klingt. Das schreibt die Taz etwa anlässlich des 70. Geburtstags von Niedecken. Keiner, der nicht davon erzählt, wie freundlich und umgänglich der Wolfgang ist, das Multitalent der Bade, der in den 80er Jahren auch deshalb groß rauskam, weil er für das Projekt des globalen Live-Aid-Konzerts We Are the World eine deutsche Hymne beisteuerte, Nackt im Wind. Wer damals in der Promi-Band mit Herbert Grönemeyer, Nena, Gitte Henning, Udo Lindenberg von diesem Kölner nicht mitmachte, hat in der deutschen Popszene auch nicht mehr viel mitzureden. Wolfgang Niedecken hat vor einigen Jahren einen Schlaganfall überlebt, die Folgen aber passabel verdaut. Er lebt und arbeitet, weil er offenbar so etwas wie Ruhestand in seinem Beruf für unnötig hält. Was soll er auch sonst tun? Das, wovon er träumte und womit er Geld zu verdienen suchte, hat er ja immer gemacht. Inzwischen wird er, zumal rund um Köln, mit allem geehrt, was an Honorigem zu haben ist. Dass politisches Engagement nötig ist, als Mensch, wie er sagt, nicht nur als Künstler, versteht er praktisch. Es gibt fast kein politisches Feld, für das er nicht schon öffentliches Engagement zeigte. Vor allem gegen Rassismus, gegen Nazis. Seit einigen Jahren unterstützt er das Schoko-Fair-Projekt der Montessori-Hauptschule Düsseldorf. Wenn du Hass hätte willst, dass hier Waldlos entsteht. Irgendein hätte willst, wie der Pöbel mit Fremdem umgeht. In dem elbaren Land, wo man Sündenbock schon verbrannt. Und in Talkshows ob Dufte macht, damit hat ja nicht umfällt. Freut euch weg, wenn uns ein schön brav der Pausenclown nennt. Seinen Unruhestand wird Wolfgang Niedecken weiter betreiben. Weshalb sollte er sich zurückziehen aus dem aktiven Musikleben, da das Leben auch jenseits des Teenageralters noch Spaß machen kann? Beim WDR hat er eine regelmäßige Sendung. Sie heißt Songpoeten und die ist der Kultur gewidmet. Für die Namen wie Leonard Cohen, Bruce Springsteen und der schon genannte Bob Dylan stehen. Musikalische Ästhetik, die für Aufbruch stehen. Wie in den 60er Jahren, als der Rock noch glaubte, Berge versetzen zu können. Gesellschaftlich. Ihm zugesprochen, in den eigenen Worten, Madet Jod. Von Barcelona nach Kölle einen herzlichen Gruß, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Wolfgang Niedecken. Aus dem Niemandsland, jo! Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 203. Als die Menschen Basta sagten, von Miguel Ángel Collado Aguilar. No pasarán, pasaremos. 19 de junio de 1933. ¡A la muerte! Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Vor 90 Jahren wurde die Zweite Spanische Republik ausgerufen. Über eine gescheiterte Revolution, die bis heute lebendig in Erinnerung ist. Spanien, April 2021. Die Stimmen, die eine dritte Republik in Spanien fordern, werden immer zahlreicher. Die Skandale um die Krone einschließlich der Flucht des emeritierten Königs, die Krise des nach dem Tod des Diktators Francisco Franco etablierten politischen Systems sowie die Unzulänglichkeiten eines Wirtschaftsmodells, das vom Tourismus und der Baubranche abhängt, haben bei vielen Menschen den Wunsch nach einem neuen, gerechteren und solidarischen System geweckt. Die Proklamation der Zweiten Republik am 14. April 1931 zeigt, dass es möglich ist, auf diesem Wege voranzukommen. Der Rückblick auf die damalige Zeit veranschaulicht, dass Verbesserungen durchsetzbar sind, wenn die progressive Linke mutig und vereint handelt. Obwohl die Spanische Republik kein Allheilmittel war, legte sie den Grundstein für Veränderungen, in deren Folge, wenn sie nicht gescheitert wäre, der Wohlstand gerechter verteilt und Millionen Menschen aus der Armut gehoben worden wären. Die Zweite Republik entstand in einer Zeit des Niedergangs und der Dekadenz. Das Spanien des frühen 20. Jahrhunderts war vom Verlust der letzten überseeischen Kolonien Kubas, der Philippinen sowie Puerto Ricos gekennzeichnet und befand sich in allgemeiner Depression. Wirtschaftlich rückständig war die Landwirtschaft der wichtigste ökonomische Sektor. Politisch war das Land erstarrt, weil das parlamentarische System von einer undemokratischen Oligarchie beherrscht wurde. Der Zusammenbruch der Ersten Republik im Jahr 1873 war mit einem Bündnis zwischen den ehemaligen monarchistischen Politikern und der Landoligarchie einhergegangen, die den Bourbonen den Thron zurückgaben und ein Zwei-Parteien-System aus Konservativen und Liberalen installierten, in dem die Latifundistas bzw. Großgrundbesitzer entscheidenden Einfluss auf die Wahlen nahmen. Alle Abstimmungen der folgenden Jahrzehnte wurden so manipuliert, dass die Partei gewann, die ihren Interessen am nächsten kam. Die Anwesenheit von Gegnern der Monarchie in den Parlamenten war bloß symbolisch. Außerhalb dieses Systems standen bestimmte republikanische Gruppen, die eine Erinnerung an die Erste Republik aufrechterhielten, sowie die Arbeiterbewegung, die angesichts der Lage der Lohnabhängigkeitsklasse und dank der Propagandaarbeit ihrer ersten Führer rasch anwuchs. Die koloniale Aufteilung des afrikanischen Kontinents wurde in den Augen der mächtigsten Teile der Oligarchie als letzte Chance angesehen, Spanien wieder zu einem Imperium zu verhelfen. Die Kabinette unter Alfons dem 13. steckten skandalöse Geldmengen in den sogenannten Krieg um Afrika, der den nördlichen Teil Marokkos befrieden sollte, und opferten dabei ungezählte Menschenleben. Diesem Krieg jedoch versagten bald die Volksklassen, deren Angehörige dort an der Front verheizt wurden, die Unterstützung. Militärisch verlief das Unternehmen ohnehin nicht gut, da die Berberstämme der spanischen Armee schwere Niederlagen zufügten. Die als Desaster von Anual bekannte Niederlage des Jahres 1921 forderte auf Seiten der spanischen Armee rund 11.500 Tote, von denen mehr als die Hälfte nach ihrer Kapitulation getötet wurde. Das hatte zur Folge, dass die Regierung gezwungen war, eine Untersuchung einzuleiten, um die dafür Verantwortlichen zu finden. Die Picasso-Akte wies direkt auf die Monarchie hin, was Alfons den 13. veranlasste, 1923 einen Staatsstreich zur Erhaltung der Krone anzuzetteln. Dessen Hauptfigur war Miguel Primo de Rivera, Diktator bis in die frühen 1930er Jahre hinein und Vater des Gründers der faschistischen Partei Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Die Regierung von Primo de Rivera wurde in den ersten Jahren durch einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung begünstigt. Der sozialdemokratische Partido Socialista Obrero Español, PSOE, und die ihm nahestehende Gewerkschaft UGT kollaborierten, sodass ihnen einige Ämter zugesprochen wurden. Der Rest der Arbeiterbewegung, Kommunisten und Anarchisten, war ausgeschlossen und arbeitete klandestin. Im Laufe der Jahre büßten König und Diktator indes die letzten Sympathien ein. Die kleine republikanische Opposition gewann an Stärke und der PSOE verabschiedete sich aus den Institutionen der Monarchie, was unverkennbar auf die Zerrüttung des Regimes hindeutete. Tatsächlich brachen die sozialdemokratischen Organisationen Ende 1929 vollends mit Primo de Rivera, als dieser ein Grundgesetz zur Festigung seines Regimes erlassen wollte, wobei er die UGT aufforderte, 5 Delegierte für eine euphemistisch als solche betitelte verfassungsgebende Versammlung zu benennen. Die Regierungskrise zwang den Diktator zum Rücktritt, um die Monarchie zu retten. Die Erosion der politischen Verhältnisse setzte sich jedoch fort und auch Primo de Riveras Nachfolger, Dámaso Berenguer, scheiterte mit dem Projekt, das Land zu den Verhältnissen von vor 1923 zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund begannen die zerstreuten republikanischen Gruppen einen Einigungsprozess, der im August 1930 zum Pakt von San Sebastian führte. In der Übereinkunft wurde die gemeinsame Strategie für die Ausrufung der Zweiten Republik festgelegt. An dem entsprechenden Treffen nahmen 2 prominente Mitglieder des PSOE persönlich teil, Indalecio Prieto und Fernando de los Ríos, aber weder PSOE noch UGT traten dem Pakt bis Oktober bei. Einen weiteren Monat dauerte es, bis sich auch die Anarcho-Syndikalisten anschlossen. Die Strategie zur Vertreibung des Monarchen, die einen militärischen Aufstand in Kombination mit einem Generalstreik vorsah, konnte erst im Dezember umgesetzt werden. Das Revolutionskomitee veröffentlichte Anfang Dezember einen Aufruf zum republikanischen Aufstand, in dem zu lesen war: Die Revolution wird immer ein Verbrechen oder eine Verrücktheit sein, wo immer Gerechtigkeit und Recht herrschen. Aber sie ist Gerechtigkeit und Gesetz, wo die Tyrannei herrscht. Ohne die Zustimmung und die Solidarität des Volkes würden wir die Revolution nicht initiieren und führen. Mit ihm gehen wir an der Spitze eines nationalen Aufstands, der an alle Spanier appelliert. Wir sind uns sicher, dass die Türen von Werkstätten, Fabriken, Büros, Universitäten und sogar Kasernen sich öffnen werden und sich ihre Kräfte mit unseren vereinen. Denn in dieser höchsten Stunde sind alle Soldaten freie Bürger. Und alle Bürger werden Soldaten der Revolution im Dienst des Vaterlands und der Republik sein. Der Aufruf zielte nicht auf eine sozialistische Revolution oder die Errichtung einer mit der Sowjetunion vergleichbaren Spanischen Republik ab. Explizit ging es darum, zunächst eine verfassungsgebende Versammlung liberalen Stils einzurichten. Nach mehreren Verschiebungen wurde der Termin für den endgültigen Schlag gegen die Monarchie vom Revolutionskomitee auf den 15. Dezember 1930 festgelegt. Es gab jedoch Missverständnisse innerhalb der politischen Führung und unter einigen der beteiligten Militärangehörigen, wodurch der Aufstand ungeplant und verfrüht losgetreten wurde. Die Aktion begann in Jaca, einer Stadt in der Nähe der Pyrenäen, wo am 12. Dezember die Truppen einer Garnison unter dem Kommando der Hauptmänner Fermín Galán und Ángel García Hernández den Aufstand probten, im Stadtrat die Zweite Republik proklamierten und eine Erklärung veröffentlichten, in der sie verlauten ließen, dass sie die neue Republik auch mit Waffengewalt verteidigen würden. Allerdings wurden sie noch am selben Tag überrannt. Galán und García Hernández wurden in einem Schnellprozess am 13. Dezember im Morgengrauen zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am Mittag des folgenden Tages vollstreckt. Es machte aus den beiden Offizieren die ersten Märtyrer und Symbolfiguren der Zweiten Republik. Infolge des Scheiterns von Jaca wurden das Revolutionskomitee und eine große Anzahl an Arbeitern und militanten Republikanern inhaftiert, obwohl der Streikaufruf in Kraft blieb und es in einigen Regionen des Landes tatsächlich zum Aufstand kam. Die Führung der Madrider Sozialdemokraten, die sich mehrheitlich gegen den Aufstand aussprachen, sabotierte jedoch den Plan, sodass es nicht zu einer landesweiten Niederlegung der Arbeit kam. Dennoch begann am 15. Dezember am Militärflugplatz von Cuatro Vientos in Madrid eine erneute Revolte unter dem Kommando von Ramón Franco, dem Bruder des späteren faschistischen Diktators, und Gonzalo Queipo de Llano, der später wie Ramón Franco die Fronten wechselte und im Spanischen Bürgerkrieg Operationen der Republikfeinde leitete. Auch diese Erhebung scheiterte, jedoch konnten die beiden Anführer nach dem Fehlschlag nach Portugal fliehen und entgingen damit einer Verurteilung. Der großen Masse der beteiligten Arbeiter gelang dies jedoch nicht. Viele von ihnen wurden für ihre Unterstützung des Streiks inhaftiert und misshandelt. Die Niederlage beim Versuch, im Dezember 1930 die Republik zu proklamieren, war jedoch nicht vollständig. Damasco Berenguer sah sich danach gezwungen, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit wiederherzustellen. Zudem berief er allgemeine Wahlen für den 1. März 1931 ein. Die Ziele dieser Maßnahmen sind im königlichen Dekret festgehalten. Darin wird angekündigt, ein Parlament zu bilden, das in Kontinuität zum Vorangegangenen, der Diktatur von Primo de Rivera, steht und die Funktionalität der souveränen Kräfte, des Königs und der Versammlung, wiederherstellt, die die Achse der Verfassung der spanischen Monarchie bilden. Für die Krone kam dieser Versuch einer bloß oberflächlichen Reform des Systems jedoch zu spät. Berenguers Projekt fand selbst unter den alten monarchistischen Parteien keine Unterstützung. Die sich ebenso wie die Republikaner und die Sozialdemokraten weigerten, Kandidaten für dieses Scheinparlament aufzustellen. Alfons der 13. musste also nach einem Ersatz suchen, um die Regierungsgeschäfte auszuführen. Dazu traf er sich am 11. Februar 1931 mit Francesc Cambó, dem ehemaligen Finanzminister und Führer einer rechten Bewegung in Katalonien, die für Autonomie eintrat. Cambó berichtete in seinen Memoiren über das Treffen. Ich fand den König zutiefst besorgt. Er fragte mich nach der Ausrichtung der Regierung, die er bilden solle, und ich antwortete ihm, ohne zu zögern, dass sie von links kommen müsse. Er fragte mich nach der Angemessenheit, die Einberufung einer konstituierenden Versammlung zu beschleunigen, und ich antwortete, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand gerade seine Macht anerkennen würde, und fügte hinzu, dass dies nicht die Zeit sei, eine Versammlung aufzuzwingen. Dann sagte er mir, dass er verbittert und enttäuscht sei und oft den Wunsch verspüre, Spanien zu verlassen. Er fragte mich, wie ich es fände, wenn eine Volksabstimmung anberaumt würde, bei der die Leute mit Ja oder Nein abstimmen könnten, ob er die Krone niederlegen müsse. Ich antwortete, dass ich das Ergebnis voraussagen könne. Eine große Mehrheit würde dafür sein, dass er die Krone abgebe. Cambó fiel immer schon durch seinen Opportunismus auf, wenn es darum ging, was für die katalanische Bourgeoisie am nützlichsten war. Und die Wahrnehmung, dass die Monarchie sozusagen das Ende ihres Haltbarkeitsdatums erreicht hatte, teilten viele. Im ganzen Land wurde die Ablehnung der Königsherrschaft geteilt, was sich anschaulich in einer Erklärung der Führungen des PSOE und der UGT widerspiegelte, die im Februar veröffentlicht wurde. Beide Exekutivkomitees sind sich einig, dass die Notwendigkeit bekräftigt werden muss, die tiefe Krise des nationalen Lebens zu beenden und unter einer neuen Regierung den Weg für die Entwicklung der Demokratie zu bereiten und nicht im jetzigen Zustand zu verharren. Vielmehr muss entschlossen mit der Vergangenheit gebrochen und die Arbeit der Neustrukturierung des Landes von einer republikanischen Regierung übernommen werden. Berenguers Nachfolger war Juan Bautista Aznar, der am 13. Februar zum Präsidenten ernannt wurde und eine monarchistisch ausgerichtete Regierung installierte, in der einige Vertreter der alten, konservativen und liberalen Parteien sowie ein Mitglied der Cambó-Partei saßen. Das grundlegende Ziel seiner Ernennung zum Präsidenten bestand darin, die Zustände vor der Diktatur wiederherzustellen. Dementsprechend beraumte er für den 12. April Kommunalwahlen an. Danach sollten Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung stattfinden. Ziel war ein Parlament mit der Kompetenz, auch die Macht der Krone einzuschränken. Ein konkretes Datum für eine solche Wahl nannte Aznar aber nicht. Im Gegensatz zu der von Berenguer geplanten Wahl entschieden sich Republikaner und Sozialdemokraten, gemeinsam anzutreten und warben in allen Städten und Gemeinden, wo sie verankert waren, für ihre Kandidaten. Eine große Anzahl kleiner Städte musste dabei allerdings ausgelassen werden, da dort die Agraroligarchie dominierte und republikanische und Arbeiterorganisationen noch zu schwach waren. Die Wahlen wurden als echte Volksabstimmung angesehen, bei der die Grundsatzentscheidung zu treffen war, ob sich die Zukunft Spaniens wie bisher monarchistisch oder aber republikanisch gestalten würde. Inmitten des Wahlkampfs wurde am 20. März 1931 auch das Kriegsgericht über die Aufständischen der Dezemberrevolten abgehalten. Dies trug entscheidend zu einem Stimmungsumschwung in der Bevölkerung zugunsten der antimonarchistischen Kräfte bei. So wurden die Wahlen vom 12. April 1931 ein großer Erfolg für die republikanisch-sozialistische Koalition, die in 43 Provinzhauptstädten und sogar in einer Reihe von Bergbau- und Industriegemeinden mit großem Abstand gewann. In Madrid verdreifachte sich die Zahl der republikanischen Ratsmitglieder. Lediglich in einigen ländlichen Gebieten im Inneren Spaniens, wo der Einfluss der Großgrundbesitzer zu stark war und mitunter nicht einmal linke Kandidaten zur Wahl standen, gelangen keine vergleichbaren Erfolge. Die unmittelbare Folge des Wahlergebnisses war eine erneute Regierungskrise. Aznar musste kurze Zeit später zurücktreten. Alfons XIII., der sich seiner mangelnden Unterstützung endgültig bewusst wurde, verließ Spanien in der Nacht vom 13. auf den 14. April. Noch auf der Flucht gab der König eine Erklärung ab, die ausschließlich in der monarchistischen Zeitung ABC veröffentlicht wurde. Die Wahlen am Sonntag zeigten mir deutlich, dass ich heute der Liebe meines Volkes nicht mehr sicher sein kann. Mein Gewissen sagt mir, dass das nicht endgültig sein wird, weil ich immer versucht habe, Spanien zu dienen, mit dem alleinigen Anliegen des öffentlichen Interesses, selbst in den kritischsten Momenten. Ein König kann sich irren, und zweifellos habe ich es einmal getan. Aber ich weiß gut, dass unser Vaterland angesichts von Schuld ohne Bosheit immer großzügig war. Zugleich hielt er jedoch weiterhin seinen Anspruch auf den Thron aufrecht und erklärte: Ich verzichte auf keines meiner Rechte, denn mehr als meine eigenen sind sie ein von der Geschichte angehäuftes Depot, über dessen Verwahrung sie von mir eines Tages strenge Rechenschaftsbelegung verlangen wird. Nachdem der republikanisch-sozialdemokratische Sieg offiziell verkündet und anerkannt worden war, überschlugen sich die Ereignisse. Die baskische Stadt Eibar übernahm die Rolle des Vorreiters und proklamierte am Morgen des 14. April 1931 um 6 Uhr als erste Gemeinde die Republik. Alle Städte, in denen die Koalition gewonnen hatte, folgten diesem Beispiel. Spontan fanden vielerorts friedliche Feiern statt, bei denen die Spanier und Spanierinnen ihre Begeisterung über den Sturz der Monarchie, unter deren Herrschaft sie Jahrhunderte gelitten hatten, demonstrierten. In Barcelona, wo die linke Regionalpartei Esquerra Republicana einen weitaus höheren Stimmenanteil als die rechte Cambó-Partei erhalten hatte, wurde die katalanische Republik proklamiert, die in eine Föderation iberischer Völker integriert werden sollte. Die neuen Regierenden erkannten damit die historisch gewachsenen Nationalitäten und Regionalkulturen innerhalb Spaniens an und gestanden ihnen Autonomie und eigene Institutionen zur Selbstverwaltung zu. Die neue Zentralregierung bildete sich aus Mitgliedern des Revolutionskomitees, die am frühen Nachmittag des 14. April 1931 bei einer großen Versammlung auf der Puerta del Sol in Madrid die Macht übernahmen. Die Monarchie war endgültig zusammengebrochen. Von diesem Moment an war die provisorische Regierung dafür verantwortlich, Vertreter in den Provinzen zu ernennen und sicherzustellen, dass Armee und Polizei sich den neuen politischen Kräfteverhältnissen fügten. Die pro-republikanischen Demonstrationen, die in ganz Spanien stattfanden, halfen bei dem friedlichen Übergang. Nun konnte damit begonnen werden, die parasitäre Monarchie, die Spanien früher in unzählige Kriege geführt hatte, in ein demokratisches System umzuwandeln. Besonderes Augenmerk lag auf der Ausarbeitung einer Agrarreform, mit der die Lebensbedingungen der armen Bevölkerung, besonders der Landarbeiter, verbessert werden sollte. Dies bedeutete nicht, dass mit dem Ausbau eines sozialistischen Systems begonnen wurde, was angesichts des in der republikanischen Koalition stark vertretenen Kleinbürgertums, das sich gegen einen generellen Angriff auf das Privateigentum an Produktionsmitteln sperrte, auch nicht verwundert. Dennoch stellt die Gesetzgebung der Zweiten Republik einen Versuch dar, einige der dringendsten Probleme der sozialen Ungleichheit zu lösen, die Spanien in den 1930er Jahren am meisten plagten. Sie konnten auch dank des Zuspruchs liberaler Kräfte angegangen werden. Nicht weniger mächtig waren jedoch die Feinde der neuen Republik, die schon kurz nach der Wahl begannen, sich auf einen Umsturz vorzubereiten. Der erste Versuch eines Staatsstreichs erfolgte 1932. Als 1934 die linken Parteien getrennt voneinander zu den neuen Wahlen antraten, siegte die Rechte. Ein Großteil der Reformen der ersten Zweijahresperiode wurde wieder zurückgenommen. Am 18. Juli 1936 führten die Rechten mit Unterstützung Mussolinis und Hitlers das Land in den Bürgerkrieg. Nach dessen Ende mussten die Spanier fast 40 Jahre lang unter dem Joch des Faschismus leben. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 203. Eine Niemandsland-Produktion 2021. Ich verlas einen Artikel von Miguel Ángel Collado Aguilar, »Als die Menschen Basta sagten«. Der Artikel erschien in der Zeitung »Junge Welt« in der Ausgabe vom Donnerstag, dem 15. April 2021. Miguel Ángel Collado Aguilar ist Historiker und Experte für den Spanischen Bürgerkrieg. Die Übersetzung aus dem Spanischen führte Carmela Negrete aus. No pasarán. Pasaremos. Ich kann nicht sagen, was du aus mir gemacht. Ich fliehe vor den Tagen und liebe nur die Nacht. Die Nacht ist mir so golden, wie sonst kein Tag mehr war. Da träume ich von einer holden Frau mit blondem Haar. Thank you. von seligen Dingen, die mir ein Blick verhieß. Da höre ich Lieder klingen, fernher vom Paradies. Da sehe ich Wolken jagen und schaue lang in die Nacht. Sagen, was du aus mir gemacht. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 12. bis zum 19. April 2021. Das hat ja nun nicht geklappt. Der Berliner Mietendeckel ist gekippt worden. Das Bundesverfassungsgericht kippt Berliner Gesetz zur Begrenzung von Wohnraumkosten. Die Immobilienbranche frohlockt. Die Mieterbewegung zeigt sich aber weiterhin kampfbereit. Für hunderttausende Mieterinnen und Mieter in Berlin ist die versprochene Verschnaufpause vorzeitig und schlagartig zu Ende. Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Mietendeckel in der Bundeshauptstadt gekippt. Die Richter urteilten, dass das 2020 in Kraft getretene und bis 2025 befristete Gesetz zur Mietenbegrenzung verfassungswidrig sei. Es verstößt demnach gegen die im Grundgesetz Artikel 72 und Artikel 74 geregelte alleinige Zuständigkeit des Bundes bei der Mietengesetzgebung. Damit stehen betroffene Mieterinnen und Mieter in vielen Fällen teils kräftige Nachzahlungen bevor. Mit dem Mietendeckelgesetz wurden Wohnraumkosten für rund 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Künftig kann die Berliner Landesregierung lediglich noch Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten definieren. Diese dürfen laut bürgerlichem Gesetzbuch jedoch nur jeweils für 5 Jahre festgelegt werden. Entsprechende Verordnungen müssen spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 wieder außer Kraft treten. Das Karlsruher Urteil bedeutet auch das Aus für einen möglichen Mietendeckel in Bayern. Dort wollen sich die Organisatoren hinter der Initiative für ein entsprechendes Volksbegehren nun darauf konzentrieren, einen Mietenstopp auf Bundesebene zu erreichen. Das Urteil sei zwar bitter, aber es ist auch ein lauter Weckruf an den Bundesgesetzgeber, endlich zu handeln und die Mietenexplosion in vielen deutschen Städten zu stoppen. Das erklärte auch der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Ähnliches forderten unter anderem der Paritätische Gesamtverband, die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke und der DGB-Landesverband Berlin-Brandenburg. Doch noch sitzt an der Spitze des Bundesbauministeriums ein gewisser Herr Horst Seehofer von der CSU, der nichts vom Mietendeckel hält. Dieser habe für Unsicherheit auf den Wohnungsmärkten gesorgt, Investitionen ausgebremst und keine einzige neue Wohnung geschaffen, behauptete der Minister am Donnerstag über den Mietendeckel. Die Überprüfung des Berliner Mietendeckels hatten neben 2 Berliner Gerichten mehr als 200 Bundestagsabgeordnete von FDP und CDU/CSU angestoßen. Nun herrsche Rechtsklarheit, jubelte der Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Ein gewisser Herr Andreas Ibel am Donnerstag. Das Urteil bescherte allein dem Konzern Deutsche Wohnen hohe Kursgewinne von 3,5%, nachdem die Aktien spekulationsgetrieben bereits am Vortag deutlich zugelegt hatten. Die Kurse von Vonovia und Grand City Properties stiegen um 1,4 bzw. 1,9%. Vonovia besitzt rund 42.000 Wohnungen in Berlin, erklärte gönnerhaft, auf Mietnachzahlungen verzichten zu wollen. Anders Deutsche Wohnen. Für die Begleichung des Restbetrags der fälligen Miete bietet man unterschiedliche Möglichkeiten an, von einmal über Ratenzahlungen bis hin zu Stundungen, teilte der Immobilienriese am Donnerstag mit. Laut RBB sind rund 116.000 Wohnungen des Konzerns betroffen. Das Scheitern des Mietendeckels in Berlin verstehen das Bündnis Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn sowie die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen als Kampfauftrag. Das Urteil wird die Schlagkraft der Berliner Mietenbewegung nicht schwächen, sondern stärken, so das Bündnis. Nur die Enteignung und Vergesellschaftung von Wohnraum bieten die Perspektive für ein Berlin mit bezahlbaren Mieten, erklärte Jenny Stupka, die ist Co-Sprecherin der Initiative. Bleiben wir weiter bei diesem wichtigen Thema Mietendeckel und Mietenbegrenzung, das ja auch hier in unserer Stadt Barcelona und in vielen, vielen, vielen Großstädten in Europa und auf der ganzen Welt ein Riesenthema und ein Riesenbedrängnis für die Menschen ist, die zur Miete wohnen müssen. Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht haben in der Bundeshauptstadt mehrere tausend Menschen für einen bundesweiten Mietenstopp demonstriert. Sie kritisierten den Beschluss des höchsten deutschen Gerichts und forderten mehr politisches Handeln gegen den Mietenwahnsinn. Viele Teilnehmer hatten Kochtopfdeckel mitgebracht, mit denen sie Lärm erzeugten. Motto: Wenn Sie uns einen Deckel nehmen, kommen wir mit tausenden Deckeln wieder. Die Demonstranten versammelten sich zunächst am Hermannplatz in Neukölln und begannen dann den Protestzug, der bis zum Kottbusser Tor in Kreuzberg führen sollte. Zu dem Protest ausgerufen hatte der Berliner Mieterverein. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich. Die Veranstalter von tausenden Demonstranten. Laut Polizei trugen zum Schutz vor Corona praktisch alle eine Maske und bemühten sich zudem, etwas Abstand voneinander zu halten. Thema länger schuften. Genau wie hier in Spanien fällt den Herrschaften in Deutschland auch nicht viel Besseres ein, als die Corona-Krise zum Teil damit zu bekämpfen, dass die Menschen später auf Rente gehen und länger arbeiten. Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums haben mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute eine sogenannte Gemeinschaftsdiagnose zur deutschen Wirtschaft erstellt. Darin haben die Forscher steigende Staatsschulden und eine alternde Bevölkerung festgestellt. Daher raten sie der Regierung, das Renteneintrittsalter in der BRD zu erhöhen. Demnach wäre es eine Herausforderung, die Staatsfinanzen nach der Pandemie wieder auf eine solide Basis zu stellen, heißt es in der am Donnerstag vorgelegten Frühjahrsprognose. Vor allem die steigenden Ausgaben für die Rentenversicherung spielten dabei eine große Rolle. Die Corona-Epidemie hinterlässt laut der Prognose deutliche Spuren in der Wirtschaft. Die Institute korrigierten ihre Konjunkturprognose nach unten. Sie erwarten, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 3,7% zulegt und nicht um 4,7%, wie sie im Herbst vorhergesagt hatten. Außerdem rechnen die Forscherinnen und Forscher damit, dass vor allem die Lage im Dienstleistungssektor schwierig bleibt. Eine Lockerung des Shutdowns sei erst gegen Mitte des Jahres zu erwarten. Dann aber werde sich das wirtschaftliche Geschehen in vielen Bereichen rasch normalisieren. Neue Konjunkturprogramme sind aus Sicht der Institute wegen der erwarteten Erholung nicht nötig. Bis zum Sommer müssten die Unternehmen noch unterstützt werden. Sobald die staatlichen Hilfsmaßnahmen auslaufen, könne auch die Zahl der Insolvenzen stark steigen. Die bisherigen niedrigen Zahlen an Unternehmenspleiten seien wohl vor allem auf die staatlichen Maßnahmen und das Aussetzen der Anmeldepflicht für Insolvenzen zurückzuführen, heißt es. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose der Institute wird zweimal im Jahr erstellt, im Frühjahr sowie im Herbst. Beteiligt sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das IFO-Institut in München, das Institut für Weltwirtschaft Kiel, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle sowie das Essener RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Berlin, Thema Pandemieseuche. Die immer dramatischere Corona-Lage in den Kliniken lässt den Ruf nach einem schnelleren Lockdown als geplant lauter werden. Wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen und natürlich auch besonders auf der Ebene der Entscheider, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts RKI, Lothar Wieler, am Donnerstag in Berlin. Die Infektionszahlen steigen weiter an. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU warnte, dass ohne einen Stopp dieser Entwicklung unser Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazität gelangen wird. Die Länder sollten nicht bis zur geplanten Novelle des Infektionsschutzgesetzes warten. Die Intensivmediziner der Vereinigten DIFI forderten den Bundestag dazu auf, für diese Bundesnotbremse auf gewohnte Beratungsabläufe zu verzichten. An diesem Freitag will der Bundestag die entsprechende Gesetzesänderung erstmals im Plenum beraten. Die Fraktionen debattieren bereits heftig über Änderungswünsche. Eine Fortsetzung dürften die Diskussionen in den kommenden Tagen in den Ausschüssen finden. Eine Verabschiedung der Regelung inklusive abendlichen Ausgangsbeschränkungen ist für kommenden Mittwoch vorgesehen. Dann ist noch der Bundesrat am Zug. Was viele sich jetzt fragen, ist durch den Amtsantritt von Joe Biden die Kriegsgefahr gestiegen? Wird der US-amerikanische Imperialismus jetzt wieder noch heftiger als unter Trump? Jedenfalls, es gibt in der Ukraine-Krise ein paar Neuigkeiten. Die US-Kriegsmarine zum Beispiel sagt ihre Durchfahrt ins Schwarze Meer ab. Die Ukraine fordert indessen mehr Waffen. Unterhalb der westlichen Aufforderungen an Russland, die Krise um die Ukraine zu deeskalieren, zeichnet sich ein konkreter Deeskalationsschritt ab von westlicher Seite. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf türkische Regierungskreise berichtete, sehen die USA vorerst davon ab, wie angekündigt, zwei Raketenzerstörer ins Schwarze Meer zu entsenden. In Ankara hieß es, die Schiffe seien zum angekündigten Termin nicht in die Meerengen eingelaufen. Von Washington wurde die Sache als möglicherweise ein Missverständnis heruntergespielt. Die USA hätten die Genehmigung zur Durchfahrt durch den Bosporus nur vorsorglich beantragt, um für alle Fälle auf sie zurückgreifen zu können. Es scheint jedoch klar, dass die Entscheidung der USA eine Reaktion auf die im Ton außerordentlich scharfen Warnungen Russlands ist, sich aus dem Schwarzen Meer herauszuhalten. Moskaus Vizeaußenminister Sergei Ryabkov hatte das geplante Manöver als offene Provokation bezeichnet und hinzugefügt, westliche Kriegsschiffe hätten vor den Küsten Russlands absolut nichts zu suchen. Es drohten gefährliche Zwischenfälle. Gleichzeitig hatten etwa 20 Schiffe der russischen Schwarzmeer- und Kaspischen Flotte in der Westhälfte des Meeres mit Schießübungen begonnen. Ebenfalls am Donnerstag versuchte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnik, die politische Spannung hochzuhalten. Im Deutschlandfunk forderte er deutsche Waffenlieferungen an sein Land. Die BRD sei der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Sie solle nicht gegenüber der Ukraine moralisch tun, so Melnik. Wenn Kiew nicht schnellstens eine Vielzahl westlicher Waffen erhalte, müsse es auch darüber nachdenken, wieder Atomwaffen zu produzieren. Die Ukraine hatte 1994 im Gegenzug für Sicherheitsgarantien auf ihren Anteil an den sowjetischen Atomwaffen verzichtet und diese bis Ende der 90er Jahre zerstört. Melnik behauptete unter Berufung auf Informationen des ukrainischen Geheimdienstes, Russland habe entlang der Grenze und auf der Krim mindestens 90.000, womöglich auch 110.000 Soldaten zusammengezogen. Eine Zahl, die doppelt so hoch liegt wie die gängigen Schätzungen westlicher Dienste. Das heißt, Russland soll sich aus seinen eigenen Gebieten in Russland zurückziehen, wenn diese zu nah an der NATO-Grenze liegen. Das ist die Moral der Geschichte. Und jetzt im Niemandsland die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kritik an Regierungsplänen für Corona-Notbremse. Saarlands Ministerpräsident Hans nannte es in der Welt völlig unkreativ, jetzt in einen weiteren Voll-Lockdown zu gehen. Man könne doch nicht auf alle Alternativen verzichten. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll kommende Woche verabschiedet werden. Daten zur Infektionslage. 23.804 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden beim Robert-Koch-Institut erfasst. Knapp 300 weniger als vergangenen Samstag. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt bei 161. Justizministerin Lambrecht fordert hartes Vorgehen bei Corona-Protesten. Bei Regelverstößen müsse glasklar eine rote Linie gezogen werden, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gehöre neben strafrechtlicher Verfolgung auch, dass die Polizei in letzter Konsequenz Demonstrationen auflöse. ringen um Entscheidung über Kanzlerkandidatur der Union. Parteikreisen zufolge haben der CDU-Vorsitzende Laschet und CSU-Chef Söder am Abend ihre Beratungen fortgesetzt. Die CSU fordert eine Mitsprache der Unionsfraktion. Söder-Unterstützer aus der CDU wollen abstimmen lassen, sollten sich die beiden nicht einigen. Ende der Ära Castro in Kuba. Der 89-jährige Raúl Castro gab seinen Rücktritt als Vorsitzender der Kommunistischen Partei bekannt. Er war seit 2011 Parteichef und hatte das Amt von seinem älteren Bruder übernommen, dem Revolutionsführer Fidel Castro, der 2016 starb. Als neuer Vorsitzender der KP Kubas gilt Präsident Díaz-Canel. Das Wetter im Nordwesten und in Küstennähe freundlich. Bis zum Mittag auch im Westen sowie ganz im Süden. Sonst bedeckt mit etwas Regen. Im Bergland mitunter auch Schnee. 2 bis 14 Grad. Wo es auch nicht mehr richtig ruhig wird, ist in den USA und in den Zwischenfällen, die mit Polizisten zu tun haben. Besonders wenn Schwarze davon betroffen sind. Minneapolis. Nach der Tötung des Afroamerikaners Daunte Wright bei einem Polizeieinsatz in den USA wirft die Staatsanwaltschaft der verantwortlichen weißen Beamtin Totschlag zweiten Grades vor. Sie habe den Tod Wrights verursacht und müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden, erklärte die Staatsanwaltschaft im Bezirk Washington im US-Bundesstaat Minnesota am Mittwoch Ortszeit. Der Ex-Polizistin Kim Potter könnten damit bis zu 10 Jahre Haft und eine Geldstrafe drohen. Sie wurde am Mittwoch Ortszeit festgenommen, wie die zuständige Polizeibehörde BCA mitteilte. In der Stadt Brooklyn Center nördlich von Minneapolis war es nach dem Tod von Wright am Sonntag wiederholt zu Protesten gekommen. Die Frau hatte aus Versehen zur Dienstwaffe statt zur Elektropistole gegriffen. Und bei einer Verkehrskontrolle einen Mann getötet. Und noch eine Meldung aus dem Sultanat Erdoganistan, Istanbul. Die Bonner Sozialarbeiterin Yüksel Wessling ist in der Türkei vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation freigesprochen worden. Es gebe keine ausreichenden Hinweise für die Anschuldigungen, entschied das Gericht in Istanbul am Donnerstag, wie Wesslings Anwalt Emre Dogan der deutschen Presseagentur bestätigte. Damit sei auch die Ausreisesperre gegen Wessling aufgehoben worden. Wessling, die auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Oktober 2019 an der Ausreise aus der Türkei gehindert worden. Ihr war unter anderem Nähe zur Arbeiterpartei Kurdistans PKK vorgeworfen worden. Kommen wir noch einmal zum Thema USA und der Hautfarbenkonflikt. Es gibt einen Gesetzesentwurf zu Nachfahren von Sklaven, Washington. Der Gesetzesentwurf zur Prüfung von Entschädigungszahlungen an die Nachfahren versklavter Menschen hat im US-Kongress eine erste Hürde genommen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses beschloss am Mittwochabend, Ortszeit, über das Vorhaben im Plenum der Kongresskammer zu beraten. Die demokratischen Ausschussmitglieder stimmten dafür, während die oppositionellen Republikaner es ablehnten, den Entwurf weiterzuleiten. Ziel des Gesetzesvorhabens ist die Schaffung eines Expertengremiums, das Entschädigungsansprüche von Afroamerikanern wegen der Versklavung ihrer Vorfahren prüfen soll. Thema Krisengewinnler, Pandemiegewinnler, Seuchengewinnler. Die US-Banken profitieren von der Corona-Krise. New York. Bei den Wall Street-Banken herrscht zu Beginn des zweiten Pandemiejahres Feierlaune. JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo steigerten ihre Gewinne im ersten Quartal um ein Vielfaches, teilten die Institute am Mittwoch mit. Die Banken profitieren von den gigantischen Konjunkturhilfen der US-Regierung und dem Boom an den Börsen. Branchenprimus JP Morgan verdiente mit 14,3 Milliarden Dollar fast das Fünffache des Vorjahreswertes. Goldman Sachs versechsfachte den Nettogewinn auf 6,7 Milliarden Dollar. Die viertgrößte US-Bank Wells Fargo steigerte ihren Gewinn auf 4,74 Milliarden Dollar. Mehr als das Siebenfache als vor Jahresfrist. Goldman Sachs kam in den vergangenen Monaten auch das wachsende Geschäft mit Börsenmänteln, den sogenannten SPACs, zugute. Diese Special Purpose Acquisition Companies sind börsennotierte Unternehmen ohne eigenes Geschäft, aber mit dem Ziel, ein anderes Unternehmen durch eine Fusion an die Börse zu bringen. Also sogenannte Schlepper. Investmentbanken nehmen damit staatliche Gebühren ein. Zudem organisierte Goldman Sachs maßgeblich den Börsengang der Kryptowährungsplattform Coinbase, die mit knapp 50 Milliarden Dollar bewertet wird. Eine Meldung über Sarah Wagenknecht und die Partei Die Linke. Mehrere Parteivorstandsmitglieder der Linken forderten von Sarah Wagenknecht, auf eine Bundestagskandidatur zu verzichten. Hintergrund sind die kürzlich verbreiteten Auszüge aus ihrem neuen Buch. Während wir daran arbeiten, Antirassismus und Ökologie auch als soziale Fragen in Bündnissen und mit Gewerkschaften zur Geltung zu bringen, verunglimpft Sarah Bewegungen wie Unteilbar, Black Lives Matter oder Fridays for Future als selbstgerecht. Querdenken hingegen verteidigt sie, erzürnt sich Johannes König. Wenn man so konträr zur eigenen Partei agiere, solle man keine Spitzenkandidatin eines großen Landesverbandes sein. Wagenknecht kandidiert für Platz 1 der Nordrhein-Westfalen-Landesliste. Maximilian Becker beklagt, dass Wagenknecht offensichtlich nicht mehr die Grundwerte der Partei vertrete. Sich für die Linke wählen zu lassen und ein Buch zu veröffentlichen, in dem mit der Partei abgerechnet wird, sei perfide. Wagenknechts Buch sei eine Kriegserklärung an hunderttausende junge Menschen, die uns wählen und sich für Klimaschutz und Antirassismus einsetzen. Das sagt Nima Movasat. Ähnlich äußerte sich Maja Tegeler. Wagenknecht wies die Kritik an ihrem Buch zurück. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Lange nicht mehr gehört im Niemandsland Frau Sarah Wagenknecht, die ja mittlerweile so im Kreuzfeuer steht. Erstmal durch die Publikation ihres neuen Buches, aber auch durch viele provokante Thesen und durch viele unbequeme Wahrheiten, die sie äußert. Und auch gegen viele linke oder vermeintlich linke oder verbal linke Vorurteile angeht. Das ist Sarah Wagenknecht. Sie hat nun einen Spezialpodcast veröffentlicht, der heißt Eure Fragen, Sarah antwortet. Sarah Wagenknecht, hier ist sie im Niemandsland. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum zweiten Question and Answer. Also sprich, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich habe leider nur einen Bruchteil eurer Fragen beantworten können. Ich werde auch heute nicht alle beantworten können, aber ich will zumindest zu einigen Fragen doch noch mal etwas sagen, weil die sind sehr, sehr interessant. Ihr habt mir so viel geschickt und das finde ich wirklich spannend. Und deswegen fange ich auch direkt an. Liebe Frau Wagenknecht, Ella fragt das. Wie gehen Sie mit dem Gegenwind, den Anfeindungen und den ganzen Beschimpfungen um, die Ihnen gerade entgegengebracht werden? Da muss ich sagen, auch dank euch kann ich damit gut umgehen, weil ich neben Beschimpfungen eben auch wirklich unglaublich viel Zuspruch, unglaublich viel nette Resonanz, unglaublich viel positive Rückmeldung bekomme. Also ich muss sagen, das ist schon etwas, was ein Mensch auch braucht. Also ich glaube, wenn ich jetzt meine Wochenschau machen würde und ich würde in erster Linie beschimpft werden, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann keine Lust mehr. Aber ich kriege ja so unglaublich viel gute Rückmeldung, wo mir eben auch viele schreiben, wie gern sie die Wochenschau gucken, wie gern sie, wie sehr sie teilweise sogar darauf warten, wie viel Informationen das für sie bereithält, die sie dann verwenden können. Und sowas baut einen nicht nur auf, sondern das ermutigt einen eben auch. Und solange doch, sage ich mal, bei mir muss ich sagen, das Gewicht der Resonanz deutlich eher in der positiven Richtung ist. ja, muss man halt damit leben, dass man von anderen auch beschimpft wird. Also ich meine, ich trete ja auch Leuten auf die Füße. Und natürlich ist das, was ich sage, nicht in jedermanns Interesse. Also es gibt natürlich auch Interessengruppen, die lieber wollen, dass alles so weiterläuft, wie es jetzt läuft, weil sie davon profitieren, weil das für sie bequem ist. Und dass es da vielleicht auch durchaus Interessen gibt, die dann mich kritisieren. Na gut, damit muss man leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Muss man auch Kritik vertragen, sachliche Kritik sowieso und unsachliche, die hat man eben auch, das gehört dazu, da versucht man sich irgendwann ein halbwegs dickes Fell wachsen zu lassen. Felix fragt, liebe Frau Wagenknecht, wie stehen Sie zur Marktwirtschaft bzw. Planwirtschaft? Und was sagen Sie dazu, dass derzeit mehr und mehr der Staat in den Markt planwirtschaftlich eingreift? Also zunächst mal, ich denke, der Markt ist ein unersetzlicher Mechanismus, wenn es darum geht, im ganz normalen kommerziellen Leben Bedürfnisse, Nachfrage und Angebot abzustimmen. Und das kann auch keine zentrale Planung ersetzen. Also für 1000 Millionen kleine Dinge des alltäglichen Lebens ist der Markt einfach der beste Mechanismus. Aber es gibt natürlich Bereiche, die gehören nicht auf den Markt. Weil da geht es um existenzielle Bedürfnisse. Also zum Beispiel der sogenannte Wohnungsmarkt ist natürlich eigentlich kein richtiger Markt, weil eine Wohnung ist eben keine Kartoffel, wo man sagt, okay, da bei dem Anbieter ist sie teurer, bei dem ist sie billiger, dann gehe ich zu dem und wenn der den Preis hochzieht, hole ich mir die nächste. Das ist bei Wohnungen so nicht machbar, sondern der Mieter ist abhängig und Wohnungsspekulation bedeutet eben, dass ganz, ganz viele Familien immer mehr von ihrem Einkommen verlieren, weil sie wehrlos immer höheren Mieten ausgeliefert sind. Und genauso ist es im Gesundheitsbereich, Gesundheitsmarkt. Es ist ja schon ein wirklich absurder Begriff oder auch ein Markt, ein Wettbewerb der Krankenkassen. Das ist ein Hohn. Also wer auch nur eine schwere Krankheit hat, der hat überhaupt keine Auswahl mehr, weil ihn gar keine andere Kasse mehr nimmt. Also da gibt es keine Auswahl. Und auch bei den Krankenhäusern sind Marktmechanismen tödlich. Man hat ja mit diesen Fallpauschalen da eine Art Marktdynamik reingebracht, was jetzt bewirkt, dass Krankenhäuser auf Gedeih und Verderb rechnen müssen, dass sie nicht etwa nur die Kranken gut versorgen, sondern vor allem, dass sie Gewinn machen, dass sie Profit machen mit der Versorgung der Kranken. Also, dass sie Behandlungsmethoden verordnen, die möglichst gewinnträchtig sind und nicht etwa die, die die Menschen am meisten brauchen. Und das ist eine perverse Logik. Also geht völlig in die falsche Richtung. Auch im Bildungsbereich, private Schulen, na, was ist das für ein Markt? Man muss es sich leisten können, nämlich die Schulgebühren. Also es gibt viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wo der Markt nicht taugt. Und wo er auch nicht taugt, das haben wir jetzt gerade in der Pandemie erlebt, da, wo tatsächlich Engpässe sind. Also wenn eine Gesellschaft plötzlich massiven Bedarf an Schutzmasken hat und das wird dem Markt überlassen, dann explodieren die Preise. Und genau das Gleiche bei Tests. Oder ich hätte es viel besser gefunden, mit öffentlicher Anstrengung, es sind ja sowieso öffentliche Gelder geflossen, einen Impfstoff zu entwickeln, der dann eben kein Patent hat, sondern der frei entwickelt wird und der, wo frei auch der reproduziert werden kann von jedem Unternehmen und von jedem, der die technischen Möglichkeiten und das technische Know-how hat. Also da an solchen Bereichen, da kommt der Markt an seine Grenze, da muss der Staat auch handeln. Da muss der Staat, finde ich, viel mehr handeln als jetzt. Also ich finde zum Beispiel, dass man bei Masken, bei Tests, bei anderen Dingen, wo es ganz starken Bedarf gibt, dass es da auch eine Notwendigkeit für öffentliche Preiskontrollen gibt, damit nicht mit einer solchen Notsituation Wucherprofite eingefahren werden können. Und das ist eben immer die Abwägung. Also keine Planwirtschaft im Sinne, der Staat plant jetzt irgendwie jeden Schuh und jedes iPhone, also das ist ja völlig absurd. Aber gucken, wo versagt der Markt? Und da muss tatsächlich die öffentliche Hand viel stärker Einfluss nehmen, als sie das derzeit tut. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! I jo perquè sí. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 12. bis zum 19. April 2021. Die erste Nachricht wie immer aus dem katalanischen Labyrinth. Esquerra Republicana, die Partei mit den besten Aussichten, den zukünftigen Präsidenten der Generalitat von Katalonien zu stellen, hat am vergangenen Freitag einen großen Schritt auf die rechtskatalanistische Junts per Cat zugetan. ERC erklärte sich einverstanden mit der Strategie der rechten Separatisten, die Politik des sogenannten Ungehorsams gegenüber den Regeln und Gesetzen der spanischen Verfassung und ihrer politisch-parlamentarischen Ordnung mitzumachen. In einer Geste wurde das ausgedrückt. Es geht um die Akzeptanz einer Ultraseparatistin im parlamentarischen Aufsichtsgremium, die man zuvor abgelehnt hatte. Die Frau heißt Aurora Madaula und ist Doctora en Historia, also Doktorin in Geschichte. Sie gilt als eine fanatische Puigdemont-Anhängerin und wird bereitwillig die Schachzüge ihres Führers aus Waterloo ins Parlament tragen. Thema Kultur in Barcelona. Ein Hauch von Normalität kehrte am Freitagabend ins Kulturleben der Stadt Barcelona zurück, als die Rockband Manel im Monumental Club, der ehemaligen Stierkampfarena, an der Plaza España ein Live-Konzert vor 800 Zuschauern gaben. Alle saßen in gehörigem Abstand zueinander mit den obligatorischen Masken natürlich auf den Zuschauertribünen und genossen das Rockspektakel. Um 18.45 Uhr ging es los, also eine sehr ungewöhnliche Zeit für ein Rockkonzert. Alles an der freien Luft mit Klappstühlen. Für eine Gruppe, die tausende frenetische Massen gewöhnt ist, natürlich ein bescheidener Neuanfang, aber immerhin. Stadtverkehr in Barcelona. Die Angst vor Ansteckung in Pandemiezeiten bewirkte vor einem Jahr einen deutlichen Rückgang bei der Nutzung von öffentlichen Transportmitteln wie Bussen, Bahn und U-Bahn im Großraum Barcelona. Die deutlichste Auswirkung war ein Einnahmerückgang für die ATM, Transportgesellschaft der Stadt, von 407 Millionen Euro. Defizit gegenüber dem Vorjahr natürlich. Doch die Zahlen steigen allmählich wieder an. Viele Menschen wechseln erneut von Privat-Pkw zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dennoch sieht die städtische Verkehrsgesellschaft ATM für dieses Jahr einen Einnahmeverlust von rund 250 Millionen Euro voraus. Mit einer groß angelegten Werbekampagne versucht die ATM jetzt Passagiere zurückzugewinnen und die öffentlichen Transportmittel als sicher darzustellen. Man habe, so ein Sprecher, die Maskenpflicht schon vor ihrer offiziellen Einführung in Bussen und Bahn zur Pflicht gemacht. Jetzt wolle man die Kampagne gegen das Sprechen und Telefonieren im Bus und Bahn verstärken, denn hierbei erhöhe sich das Risiko einer Infektion enorm. Man sieht jetzt schon überall Plakate, bitte sprechen Sie nicht, bitte benutzen Sie nicht Ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Beim Busverkehr sei man inzwischen wieder auf 70% des Passagieraufkommens von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, gelangt. Nach einer jüngsten Umfrage der ATM stellte sich heraus, dass ca. 15% der ehemaligen Passagiere noch extrem unsicher seien, was das Infektionsrisiko in öffentlichen Verkehrsmitteln betrifft. Thema Lernen in den Schulen mit Covid-Seuche. Die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die mit Covid-19 infiziert sind oder direkten Kontakt mit Infizierten hatten, hat sich in Katalonien praktisch von einem Tag auf den anderen verdoppelt. 4.340, das sind 0,3% aller Infizierten gegenüber 2.226 vom Vortag. Ich spreche hier von dem vergangenen Donnerstag auf den vergangenen Freitag von letzter Woche. Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Departamento de Educación hervor. Die Zahlen werden vom Ermittlungssystem Traça Covid festgehalten, einer App des Erziehungsministeriums. Von den 5.104 Schulen und Gymnasien in Katalonien sind inzwischen 130 von Covid-Infektionen betroffen. Doch nur eine Schule musste bisher total geschlossen werden, die Dorfschule Tartareu in der Provinz Lleida. Seit vergangenem 14. September, dem Kursbeginn, wurden in Kataloniens Schulen 65.240 Covid-Infizierte gemeldet. 57.611 davon unter den Schülern, 6.987 im Lehrkörper und unter dem Verwaltungspersonal. Katalanisches Labyrinth, zweiter Teil. Embate democratico contra el Estado ist das Motto im Motivationsmarketing des katalanischen Separatismus, um die Iren auf weitere Dauerkonfrontation mit dem spanischen Staat einzuschwören. Embate bedeutet so viel wie vorstoßen, drauf losgehen, jemanden angehen. Das will man nun 4 Jahre lang wieder praktizieren, um das Ziel einer Loslösung von Spanien zu erreichen. Auf diese Formel einigten sich die Führungen von ERC und Junts per Cat am Samstag, um ihren Verhandlungen über eine Amtseinführung von Pere Aragonès eine Art höhere Weihe zu verleihen. Ziel sei ein Referendum und die Amnestie für alle inhaftierten Separatismusführer. Auch der sogenannte Rat der Republik im Ausland unter Führung des geflohenen Puigdemont erklärte feierlich, dass El Embate Democratico die Einheitsfront benenne. Man könnte auch sagen, die Volksgemeinschaft, die bis zur Erlangung der Republik Kataloniens durchgehalten werde. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Fake News oder ein Gerücht ist, aber Puigdemont gibt schon für 12 Euro Ausweise an Katalanen, reine Katalanen, aus. Das sind so eine Art Personalidentitätsausweise vom Consell per la República Catalana. Die gibt's mit Bild, mit Namen, mit Datum und da heißt es hinten: Mit diesem Ausweis kannst du dich als Patriot auszeichnen. Ich habe so einen Ausweis bekommen, aber ich habe immer noch nicht rausgekriegt, ob das ein Scherz, eine Fake News ist oder ein separatistischer Ernstfall. Alarm auf den Intensivstationen. Die Belegung der Intensivstationsbetten, den UCIs, den Unidades de Cuidados Intensivos, ist in Katalonien wiederum auf 498 Patienten mit Covid angestiegen und kurz davor, die Alarmgrenze von 500 zu übertreten. Ab dann wird es eng in Kataloniens Krankenhäusern werden. Dabei ist der Infektionsschub durch die Osterferien noch nicht einmal zum Durchbruch gekommen. Procicat, die katalanische Organisation, die alle zu treffenden Pandemiemaßnahmen festlegt, empfiehlt, noch diese Woche zu Teil-Lockdowns von Stadtbezirken und Gemeinden zurückzukehren. Nach dem Protokoll des Gesundheitsamtes müssen ab 500 Intensivpatienten alle nicht mit der Pandemie zusammenhängenden Fälle von Erkrankungen vom Intensivbehandlungsplan schrittweise ausgeschlossen werden. Wohnhölle und Wohnparadies. Vor 4,5 Jahren verkündete die Bürgermeisterin Ada Colau einen ehrgeizigen Plan, der die Schaffung einer öffentlich-privat gemischten Wohnbaugesellschaft vorsah, um 4.500 günstige Wohnungen für die Bewohner der Stadt zu bauen und zu verwalten. Dies auf städtischem Grund und Boden in einem Zeitraum von 6 Jahren. Alle in diesem Wohnpark befindlichen Wohnungen werden Mietwohnungen sein. Habitatge Metropolis Barcelona, HMB, HMB, heißt die Wohnbaugesellschaft der Stadt, die sich nun private inländische Baugesellschaften sucht, die Spezialisten im Errichten von Sozialwohnungen sind. 3 Projekte sind im Gespräch. Tebasa y Neinor, Culmia y Sogeviso und Bisoren. So heißen nämlich die 3 Firmen. Jetzt werden erst einmal Solvenz und Kapazität dieser Firmen überprüft. Die Arbeit soll noch vor dem kommenden Sommer beginnen. Dieses Mixmodell einer Private-Public-Partnership von öffentlichen und privaten ist durch ähnliche Projekte in Holland zum Beispiel, in Österreich und Frankreich inspiriert. Área Metropolitana de Barcelona, AMB, wird 12 Millionen Euro und die Baugrundstücke einbringen. Im Aufsichtsrat werden 2 Vertreter des Rathauses, 2 der AMB und 4 der privaten Firmen und 1 unabhängiger Berater über die Belange der Projekte wachen. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Die Mossos de Squadra haben am Samstag einen Minderjährigen festgenommen, der von einem elektrischen Rollbrett, Patinette aus, Schüler und Jugendliche beim Verlassen des Schulgebäudes ausraubte. Mindestens 5 Überfälle dieser Art werden dem Täter in kürzester Zeit zur Last gelegt. Der Ort, das Schulzentrum Camp de l'Arpa hier in Barcelona. Der Räuber führte stets ein Messer mit einer langen Klinge mit sich, das er auf die Opfer richtete und ihnen drohte zuzustechen, wenn sie ihnen nicht ihre Handys oder ihre Geldbörsen ausliefern wollten. Durch ein schnell errichtetes Überwachungssystem, durch Zivilpolizeistreifen gelang es der Polizei, den Messerräuber nach wenigen Stunden festzunehmen. Etliche Zeugen erkannten ihn wieder. Die Operation wurde im Rahmen des Aktionsplanes Tremal durchgeführt, der sich besonders gegen Intensivtäter aus dem Maghreb richtet, die häufig Gewalt ausüben. Andererseits kam es in der Samstagnacht zu einer Schießerei im Viertel La Mina in San Adrià de Besòs zwischen rivalisierenden Drogendealern. Eine Frau wurde leicht verletzt. Wohnhölle und Wohnparadies 2. Tür an Tür wohnen im Bezirk Ciudad Vella Nordeuropäer mit hohen Einkommen mit gering verdienenden Einheimischen. Glanz und Elend eng beieinander. Allein in der ersten Märzwoche gab es 50 Zwangsräumungen in diesem Bezirk. Ciudad Vella reicht von der Rambla bis ans Meer und hat 105.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Durchschnittseinkommen, das 15% unter dem der anderen Stadtbezirke bzw. Bewohner Barcelonas liegt. 70% der Menschen wohnen zur Miete. Das sind doppelt so viele wie im Restgebiet Barcelonas. 70% im Stadtteil Ciudad Vella wohnen zur Miete. Das sind doppelt so viele wie im Restgebiet Barcelonas. Auch die Kluft zwischen geringen Einkommen und steigenden Wohnpreisen, Miete und Kauf, ist enorm. So kostet etwa in der Calle Joaquín Costa, wo 49% Nicht-Europäer wohnen, viele Pakistani zum Beispiel, eine Mietwohnung 700.000 Euro. Wohnungen, die eine Touristenlizenz haben, kommen auf mehr als 1 Million. Sogar heute, wo kaum Touristen in der Stadt aufkreuzen, bietet die Plattform Airbnb 300 Touristenwohnungen allein in diesem Bezirk Ciudad Vella an. Eine Studie der Universität Barcelona hatte 2019 nachgewiesen, dass allein die Airbnb-Touristen für ca. 7% der Mietpreissteigerung im Bezirk verantwortlich seien. Jordi Rabassa, Konzejal des Bezirks Ciudad Vella, also Baustadtrat könnte man ihn nennen, erklärte gegenüber El País, dass ca. 30% der Bewohner des Viertels sogenannte fluktuierende Bevölkerung sei. Das heißt, es sind reiche Europäer, die eine Zeit in der Stadt wohnen möchten, und extrem arme Immigranten. Das heißt, pro Jahr kommt es zu einem Bevölkerungsaustausch von 30% im gesamten Kiez. In keinem anderen Stadtteil sei dieser Prozentsatz derart hoch, so Herr Rabassa. Die Stadt Barcelona hat in den letzten Jahren 150 Wohnungen in der Zone aufgekauft, um zu verhindern, dass Investitionsfonds sie ergattern oder ganze Gebäude aufkaufen. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema linguistischer Rassismus. Die eingangs erwähnte Junts per Cat Abgeordnete und Puigdemont vertraute Aurora Madaula hat den sozialistischen Kandidaten und Gewinner der letzten Katalonienwahlen, Salvador Illa, in einem Tweet beschimpft. Es sei eine Schande und sie sei wütend, dass ihr im katalanischen Parlament Spanisch gesprochen habe. Der Mann ist übrigens Katalane, hier in Katalonien geboren. Katalonien gehört ja immerhin noch zu Spanien. Aber das will diese Frau nicht anerkennen. Ia hatte an verschiedenen Stellen auf Katalanisch gesprochen, an verschiedenen Stellen seiner Rede. Doch sobald er ins Spanische wechselte, bekam die Ultraseparatistin ihre patriotischen Wutanfälle und twitterte böse drauf los. Ja, so sieht's mittlerweile aus hier unter dem reinen Katalanismus. Barcelona, Madrid. Das Gaststättengewerbe in Barcelona öffnet im Vergleich zu dem in Madrid 60% weniger Stunden seit der Verhängung des letzten Ausnahmezustandes. Im Durchschnitt sind das 1350 Stunden seit Oktober bis März dieses Jahres. 60% weniger also. Die Bilanzen, die vom Gaststättenverband Spaniens herausgegeben wurden, lassen den Schluss zu, dass in Andalusien, wo Kneipen und Restaurants in besagtem Zeitraum am längsten geöffnet hatten, weniger Infektionsgeschehen zu verzeichnen war. Ein kurioser Widerspruch. Das heißt, trotz geschlossener Restaurants verzeichnete Barcelona und Madrid zum Beispiel mehr Infizierte als Andalusien. Ein Umfrageergebnis der Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Sind Sie für eine Verlängerung des Ausnahmezustandes aufgrund der Covid-19-Pandemie? Ja, sie 52%, no, nein 48%, also fast 50-50. Barcelona, Hauptstadt der Obdachlosen. Die Guardia Urbana räumte aufgrund eines richterlichen Beschlusses am vergangenen Mittwoch das Hüttendorf am Glorias Park neben dem Flohmarkt Encantes. Alle dort wohnenden Menschen waren rechtzeitig informiert bzw. vorgewarnt worden und für alle war eine soziale Betreuung organisiert worden, wie das Centre d'Urgències i Emergències Socials mitteilte. Bei der Evakuierung der 23 dort wohnenden Personen gab es keine Zwischenfälle. Kulturstadt Barcelona, das MACBA Museum, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Museum für zeitgenössische Kunst hier in Barcelona, wird seine Ausstellungsfläche bis 2023, Achtung, um 2900 Quadratmeter erweitern und einen weiteren Eingang im neu zu bauenden Gebäude neben dem Convento de Los Angeles erhalten. UTH Architectes und Christ und Gantenbein, so heißen die Architekturfirmen, sind diejenigen Architekten, die die Ausschreibung gewonnen haben. 11,5 Millionen Euro werden für den ehrgeizigen Erweiterungsbau vorgesehen. 1,5 stiftet die Fundación MACBA, den Rest zahlen zu gleichen Anteilen das Rathaus von Barcelona, die Generalitat von Katalonien und das spanische Kultusministerium. Thema Straßennamen. Das Rathaus von Barcelona unter Ada Colau hat die Umbenennung der früheren Straße Almirall Aixada eingeleitet. Die Straße wurde am vergangenen 14. April nach der Nachbarschaftsaktivistin Emilia Llorca benannt, wie das Rathaus mitteilte. Der 14. April war ja der Gründungstag der Zweiten Spanischen Republik 1931. Bei der Feier war unter anderem Bürgermeisterin Ada Colau zugegen, ebenso Galapin, die ehemalige Concejala von Ciudad Vella, alte Häuserkampfaktivistinnen und Kämpferinnen gegen die Hypothekengewalt. Emilia war an zahllosen dieser Kämpfe gegen die Vertreibung der ursprünglichen Bewohner der Stadtviertel aus der Barceloneta bzw. Ciudad Vella beteiligt gewesen. Emilia zum Angedenken, dafür musste ein Admiral weichen. Barcelona Bücherstadt. Mitten in der Pandemie wagt es ein verrückter Bücherfreund, im Zentrum von Barcelona eine Riesenbuchhandlung zu eröffnen. Sergi Ferrer Salat heißt der Mann. Finestres ist der Name der neuen Buchhandlung. Finestres heißt Fenster im Plural, die am St. Jordi-Tag, also am kommenden 23. April, in der Calle Diputación Nummer 249 ihre Pforten öffnen wird. Auf 550 Quadratmeter wird man alles finden, was Leseherzen begehren. Im Herbst wird dann noch einmal Verkaufsfläche dazukommen, nämlich weitere 215 Quadratmeter. 42.000 Buchtitel werden präsent sein. Finestres soll nach Aussage seines Besitzers mehr als nur Buchhandlung sein. Es wird eine Cafeteria geben, es werden Vorträge, Leseabende und Konzerte stattfinden. Das Kulturleben in der Stadt soll bereichert werden, so Herr Salat. Wenn das Projekt interessiert, ich gebe mal hier die Adresse durch, www.libreriafinestres.com. Und Und die letzte Meldung betrifft ebenfalls die Kultur. Thema Kino in Barcelona. Wir werden dazu nachher mit Bammel im Kino teilen noch ein paar weitere Informationen geben. Aber ich sage schon mal hier so viel. Zwei wichtige Filmfestivals laufen parallel hier in Barcelona an. Da ist zuerst einmal das BCN Filmfest Barcelona. Festival Internacional de Cine de Barcelona, Sant Jordi. Eine Show, die neue Filme und restaurierte Klassiker in Kombination zeigt. Also Sachen von Charlie Chaplin etwa, Jean Cocteau und viele andere mehr. Das Festival begann am Donnerstag schon, dem 15. und geht bis zum 29. April. Vorführungsort sind die Kinosäle des Cineverdi in Gracia. 10 ausgewählte Streifen sind hervorzuheben. Una joven prometedora, eine vielversprechende junge Frau, ein Thriller mit Carey Mulligan, in Verdi natürlich, El Fotografo Minimata, über den Fotoreporter William Eugene Smith, der den Zweiten Weltkrieg im Pazifik für Life und die Agentur Magnum dokumentierte, mit Johnny Depp übrigens und der Musik von Ryuichi Sakamoto. Interessant, alles sehr vielversprechend. La Mujer del Espía, dann Mama Maria, dann ein Film, der heißt Sueños de una Escritora en Nueva York. Achtung, den Film werde ich mir unbedingt ansehen. Da spielt nämlich Sigourney Weaver die Hauptrolle. Und die muss man einfach immer wieder sehen, wenn man Alien-Fan ist. Ein Film, der heißt Last Call, dann ein anderer Film, der heißt Solo una vez und so weiter. Ich werde die Filme nachher im Kinoteil noch ein bisschen näher erläutern bzw. vorstellen und dann werde ich auch das andere Filmfestival schildern. Das DA Filmfestival de Barcelona, ein Spezialfestival über den Autorenfilm, das hier an verschiedenen Orten stattfinden wird, zum Beispiel in den Sälen des CCCB, der Filmoteca de Catalunya und den Kinos Renoir Florida Blanca und Zum Zeig. Dabei gibt es eine Zusatzschaltung online von Filmin. Jo, das waren die BCN-Nachrichten, die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Kinokultur im Niemandsland. Der unerreichbare Adler. Es gibt eine Doku über schwarze Fußballprofis in Deutschland. Diese Doku, Schwarze Adler, erzählt Geschichten schwarzer Fußballprofis in Deutschland und zeigt, wie wenig sich nach fast 50 Jahren getan hat. Fußball ist ein Versprechen, so wie Demokratie. Alle sollen gleiche Chancen bekommen, alle sollen teilhaben, niemand soll benachteiligt werden. Je mehr Hoffnung man in diesen Anspruch setzt, desto größer ist die Enttäuschung, wenn die Versprechen nicht eingehalten werden. In der Dokumentation Schwarze Adler von Regisseur Thorsten Körner erzählen aktuelle und ehemalige schwarze Fußballprofis, die gehofft haben und enttäuscht wurden, von denen manche es nach ganz oben in die Nationalmannschaft geschafft haben, aber trotzdem nie richtig dazugehören konnten oder gerade ganz oben so richtig erfahren mussten, wie wenig sie in den Augen der anderen dazugehören. Das ist die Geschichte von Erwin Kostede, dem ehemaligen schwarzen deutschen Nationalspieler, der als Sohn eines afroamerikanischen Soldaten in Münster geboren wurde. Heute ist er 74 Jahre alt, sitzt im urigen, holzverkleideten Wirtshaus oder im Stadion seines einzigen Vereins Preußen Münster und erzählt, dass die Leute sehr überrascht gewesen seien, als er 1974 auf Malta sein Länderspieldebüt gab, dass Journalisten komische Fragen gestellt hätten. Von seinem zweiten Länderspiel gegen England, wie er im Bus zum Wembley-Stadion am Fenster gesessen habe, als dieser wegen angetrunkener deutscher Fans anhalten musste, wie die ihn dann rassistisch beleidigt hätten. Wer den schwarzen Adler auf der Brust tragen darf, der hat sehr viel erreicht. Das ist Stolz. Dann geht das rein, sagte Kostede, als er das erzählt und bewegte seine Hand zur Brust. Da müssen Sie unwahrscheinlich abgebrüht sein, wenn das nicht hier bei Ihnen reingeht. Einer von vielen Momenten in einem traurigen Film, einem Film, der einen Schmerz zum Vorschein bringt, der sich durch alle deutschen Fußballstadien und Bolzplätze zieht, aber auch durch Schulklassen und Arbeitsstätten. Da habe ich das ganze Spiel über daran gedacht, sagte Kostede. Es werden Szenen aus dem Spiel gegen England eingeblendet. Beckenbauer flankt, Kostede im grünen Trikot, mit der stolzen Stürmer 9 auf dem Rücken köpft, ungefährlich in die Hände des Torwarts. Aber Kostede bekommt im Strafraum den Ball zugespielt. Er rutscht aber aus. Ich war nicht der Erwin Kostede auf dem Platz, der ich hätte sein können. Insgesamt 3 Spiele hat er für die Nationalelf gemacht. Dann war der Traum aus. Kostede sagt heute, er sei nie warm geworden mit der Mannschaft. Der erste Farbige macht dann erstes Länderspiel. Wie fühlen Sie sich denn eigentlich, wenn Sie einen Adler auf der Brust und Nationalhymne? Nun kann man denken, dass das alles ja vor 50 Jahren passiert ist, dass sich doch bestimmt viel getan hat. Bestimmt. Denn während die ehemalige Nationalspielerin und spätere Bundestrainerin Steffi Jones, wie auch Kostede erzählt, dass sie als Kind die Idee gehabt habe, ihre Hautfarbe vielleicht auch mit Seife abwaschen zu können, grinst der heute 21-jährige Jean-Manuel Mbom, Mittelfeldspieler bei Werder Bremen, selbstbewusst in die Kamera und sagt, er finde sich so schön, wie er sei. Und er sei auch stolz darauf. Trotzdem folgen auf Kostedes Geschichte der Enttäuschung viele weitere, die bis in die Gegenwart reichen. Von Jimmy Hartwig, der in der Doku stolz sein Nationaltrikot von 1979 präsentiert, der sich damals trotz Erfolge ebenso wenig bei der Nationalmannschaft etablieren konnte. Von Anthony Buffo, Patrick Ovomoyela, Otto Addo, Gerald Asamoah, aber auch von Hertha-Spieler Jordan Torunariga, der im Februar letzten Jahres mit einer roten Karte vom Platz geflogen ist, als er nach rassistischen Fanrufen in seiner Wut eine Getränkekiste wegschleuderte. Und die Geschichten sind alle ähnlich. Spieler werden von Fans rassistisch beleidigt, dann folgen im besten Fall Solidaritätsbekundungen, grundlegende Konsequenzen bleiben aus. Insofern wäre es ein Gewinn gewesen, wenn der Film auch der Verantwortung des Deutschen Fußballbundes und der Vereine nachgegangen wäre. Sie sehen ein bisschen dunkler aus als andere Leute. Das liegt sicherlich nicht an unserem schönen Wetter hier. Wieso sind Sie dann gerade hier in Bonn geboren worden? Ja, weil meine Eltern mich hier gemacht haben. Die ehemalige Bundesligistin Sherry Reeves sagt über den schwarzen Adler, das Emblem der Nationalmannschaft, er ist irgendwo da oben, weit weg von mir. Da komme ich gar nicht ran. Er hat die Stärke und gibt mir das Gefühl, dass ich schwach bin. Und solange die Frage nach strukturellen Ursachen ausbleibt, wird der Fußball auch nur ein Versprechen bleiben. Wer den schwarzen Adler auf der Brust tragen darf, der hat sehr viel erreicht. Das ist Stolz, Stolz für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Der Film Schwarzer Adler läuft ab 15. April bei Amazon Prime und am 18. Juni im ZDF. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich aus dem Niemandsland, liebe Freundinnen und Freunde. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, ein geruhsames, gesundes Wochenende und bleiben Sie an den Hörgeräten. Hier auf 91.4 FM Kontrabanda in Barcelona gibt es noch mehr hörenswerten Radiostoff. Die heutige Sendung lässt sich nachhören im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, adeo, agur. Man wächst in diesem Land auf und gehört nicht dazu. Alles Sachen, was ich im Nordkatalog gesehen habe, dachte, das ist Deutschland. Und das war halt mein Bild von Deutschland. Ich konnte mich dann nicht so wirklich mit Deutschland identifizieren, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Wieso spielt denn der schwarze Hartwig in der Mannschaft da drin? Guck mal, Schwatten haben wir auch immer. Wir wollen keine Schwatten. Diesen Hass hatte ich vorher nie irgendwo anders kennengelernt. Das am eigenen Leib zu erfahren, war nicht schön. ich konnte nicht mehr normal denken. Also ich war wütend, traurig, sauer, alles auf einmal. Und das war dann alles zu viel. Ich muss in einem Land leben können und dürfen, wo die Menschen mich so annehmen, wie ich bin. Something real for you, right? But this pressure means something real to me. Wir müssen noch viel dafür tun, dass der Mensch nur noch als Mensch gesehen wird. Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassenhass. Das sind dieselben Probleme wie vor 20, 30 Jahren. Da hat sich nicht viel verändert. Yeah, some people may say, yeah, we've come a long way. Have we come far enough? Wir ältere Personen, warum klappt das mit uns nicht? Ich liebe dieses Land, aber manchmal denke ich... Die Würde des Menschen ist unantastbar. There's only one human race. In Deutschland ist, ich weiß nicht, so wie Betty Vogt, so muss man sein. Also, dann kommt man gut durch. Niemandsland, eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda 91.4 FM. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Radio Niemandsland, willkommen zur wöchentlichen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, unserem Kinomagazin hier bei Radio Niemandsland. Ich bedanke mich schon mal vorab bei Dede für die Sendezeit und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für ein paar Minuten Ihrer kostbaren Lebenszeit, in denen Sie mir Ihr Ohr schenken. Wer weitere Minuten oder Stunden im Kino verbringen will, der kommt diesen Monat richtig auf seine Kosten. Der April ist ein Festivalmonat in Barcelona und ich hatte mir eigentlich was ganz anderes vorgenommen und bereitgelegt und einen Beitrag vorbereitet, aber dann hat Dede mich auf das Barcelona Filmfestival hingewiesen und da gehen wir jetzt doch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Bevor wir das tun, muss ich zumindest einen Event erwähnen, den jetzt Bruce Springsteen-Fans aufgepasst. Schreibzeug bereitlegen oder ein Smartphone und mittippen oder mitschreiben. Am 21. April, kommenden Mittwoch, um 20.45 Uhr im Phänomena-Kino gibt es zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen die Bruce Springsteen-Doku Western Stars. Er wurde gefilmt und es gibt Archivmaterial aus seinem Videoarchiv auf seiner Ranch in der Nähe von Los Angeles, glaube ich. Und dieser Film ist das erste Mal in Barcelona, zumindest meines Wissens nach, auf der großen Leinwand zu sehen. Und ich rechne damit, dass es einen ziemlich großen Ansturm auf die Tickets geben wird. Deswegen rechtzeitig Tickets besorgen. Wo findet das statt? Im Phänomena-Kino in der Santa Maria Claret. Logisch, phänomenales Kino. Und vermutlich auch ein phänomenaler Film, zumindest für Bruce Springsteen-Fans. Und jetzt kommen wir zum Barcelona Filmfestival. Didi, hast du was vorbereitet? Wie sieht's aus? Jo, Bammel, ich habe vorhin in den Barcelona-Nachrichten schon einen kleinen Überblick über dieses Filmfestival gegeben. Deshalb überlasse ich den Hauptanteil dir jetzt und werde später lieber noch etwas zu dem Autorenfilmfestival sagen, das in Kürze hier auch stattfinden wird. Jo, mach mal weiter. Also ich habe mir überlegt, sollte man doch den Hinweis machen auf die Website barcelonafilmfestival.com. BFF ist die Abkürzung für dieses Festival und aufgeteilt in vier Sektionen, glaube ich, gibt es so eine internationale Wettbewerbssektion, eine Klassikershow. Dazu komme ich gleich nochmal, wenn ich ein bisschen genauer auf das Programm eingehe, aber ich bin neugierig, Didi, was du zu sagen hast. Ja, ich möchte gerne auf den Film hinweisen, der mich am meisten interessiert. Sueños de una escritora en Nueva York. Träume einer Schriftstellerin in New York. Der Film soll nach der Machart von El Diablo Viste de Prada, der Teufel trägt Prada, gemacht worden sein. Und er zeigt statt einer Modeschöpferin eben eine Literaturproduzentin im Zentrum des Geschehens. Es ist eine kanadisch-irische Koproduktion und der Film erzählt die Geschichte, wie gesagt, einer jungen Direktorin, die einen wichtigen Großverlag leitet. Es geht da auch um die Briefe von J.D. Salinger, der Autor des Klassikers Der Fänger im Roggen, Und es ist sehr vielversprechend, weil da eben Sigourney Weaver die Hauptrolle spielt. Am Dienstag, dem 20. im Verdi-Kino 19:50 Uhr, am Donnerstag, dem 22. ebenfalls im Verdi. Was ich erstaunlich finde an diesem Festival ist, der Eintritt kostet nur 2,90 Euro. Und für Freunde des Verdi-Kinos, dort findet das statt, unter anderem, es gibt insgesamt 10 Spielstätten. Für Freunde des Verdi-Kinos kostet sogar nur 2,50 Euro. Also da kann man schon mal zuschlagen, würde ich sagen. Und wann findet das statt? Vom 15. bis 23. April. Das heißt, das Festival läuft bereits. Schaut mal auf die Website. Ja, nochmal zu den einzelnen Sektionen dieses Festivals, Barcelona Film Festival. Dass ich, wie ich finde, für meinen Geschmack ein bisschen kommerziell ausgerichtet ist, aber das lassen wir mal dahingestellt. Und es teilt sich im Prinzip auf in mehrere Sektionen. Es gibt so einen internationalen Wettbewerb, die Sektion Official. Dann gibt es eine Sektion, die heißt Cinema Amb Gràcia. Dort werden Komödien gezeigt. Von denen mir fast keine einzige wirklich geläufig ist, mag aber trotzdem spannend sein, das muss nichts heißen, wenn ich es nicht kenne. dann gibt es eine Sektion, die heißt Zona Oberta, da werden Filme gezeigt, die weniger kommerziell sind, wenn ich das so richtig lese, oder für den etwas anderen Publikumsgeschmack, keine Ahnung, was sie damit meinen, aber da sind ein paar interessante Filme zu sehen. Mir persönlich gefällt natürlich besonders gut die Charlie Chaplin-Retrospektive. Alle seine tollen Meisterwerke von Goldrausch bis was weiß ich werden dort gezeigt. Mein persönlicher Favorit ist Payday. Das ist dieser Film, in dem Charlie Chaplin versucht, auf der Baustelle zu arbeiten und dann anschließend seinen Umschlag beim Vorarbeiter abzuholen mit seinem Payment. Und das ist dieser Film, in dem es diese unglaubliche Jonglier-Szene mit Backsteinen gibt. Also allein deswegen lohnt sich der Eintrittspreis von 2,90 Euro auf jeden Fall. Was gibt's noch? Eine Sektion, die nennt sich Cine Asia, neues japanisches Kino. Da fühle ich mich besonders zu Hause. Aber vorher springe ich nochmal zurück in den Wettbewerb. Da gibt es nämlich auch einen japanischen Film von Kiyoshi Kurosawa, der neue Film. Der heißt in der spanischen Übersetzung La Mujer del Espía. Sieht so aus wie eine Spionage- und Liebesgeschichte im Zweiten Weltkrieg in Japan. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich interessanter Film. Kiyoshi Kurosawa ist den meisten Horrorfans auf jeden Fall ein Begriff, weil er vor vielen Jahren mal einen Film gemacht hat. Cure, mit dem er das moderne Horrorkino, würde ich sagen, revolutioniert hat. Nicht nur in Japan, sondern international. Und sein neuer Film ist, wie gesagt, in der Sektion Official zu sehen. Dann gibt es ein umfangreiches Japan-Programm. Unter anderem zeigen sie Kitanos blinden Samurai, Satoichi, ein toller Samurai-Film mit atemberaubenden Tanzeinlagen und dem typischen Kitano-Humor. Von Akira Kurosawa gibt es Rashomon, ein Filmklassiker aus Asien, der, würde ich sagen, in den letzten 100 Jahren Kinogeschichte auf jeden Fall unter meinen absoluten Top 10 zu platzieren ist. Und es gibt aber auch eine ganze Reihe Filme, die wieder zu entdecken sind. Darunter Tokyo Blues von 2010 ist er, glaube ich. Am 19.04. im Verdi-Kino. Tokyo Blues, Originaltitel Norwegian Wood, der benannt nach dem Beatles-Song. Und es sieht so aus wie ein ganz, ganz tolles Drama. Ich habe den damals verpasst und ich finde den spannend, weil der vietnamesische Regisseur Tran Anh Hung den damals gemacht hat. Und der ist vor allen Dingen bekannt durch seinen Film Cyclo. Wer sich noch an diesen Film aus den 90er Jahren erinnern kann, ein atemberaubend toller Film aus Vietnam. Es ist sozusagen eine moderne Version des italienischen Klassikers Fahrraddiebe. Und sein neuer Film Tokyo Blues von 2010, ganz so neu ist er nicht mehr, der ist bestimmt sehr melancholisch und sehr schön anzusehen. Ein weiterer japanischer Film, den ich mir unbedingt vorgemerkt habe, ist Paprika. Ein Anime, ein Manga von Satoshi Kon. Das ist der Regisseur, der auch Millennium Actress und Perfect Blue gemacht hat. Richtig gutes, intelligentes Animationskino für Erwachsene. Und Paprika war sein letzter Film vor seinem Tod. In der Filmzeitschrift Cinemania gab es vor kurzem eine Auflistung der 100 besten japanischen Animationsfilme und die haben ihn schlichtweg mal kurz, glaube ich, auf Platz 1 gewählt. Da gehört er auch hin. Nee, Platz 1 war Akira, aber er war kurz davor. Und es ist ein irres, psychedelisches Zeichentrickwunder. Wer auf modernes Animationskino steht, der kommt an diesem Film eigentlich auch nicht vorbei. Muss man jetzt nicht unbedingt hier schauen, aber die seltene Gelegenheit, den Film nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, sollte man sich nicht entgehen lassen. Das gilt übrigens für alle Filme, die in diesem Programm laufen. Und deswegen empfehle ich einen Besuch beim Barcelona Film Festival. Abschließend noch eine kleine Vorschau auf nächste Woche. Da stelle ich dann vor das nächste Festival, was schon vor der Tür steht, nämlich Cinema de Autores, das Autorenfilmfestival, das beginnt am 29. April und das könnt ihr euch schon mal vormerken, aber dazu erzähle ich in der nächsten Ausgabe was. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und an Dedi. Ciao, ciao. Ja, tschüss Bammel, dankeschön. Das war ja sehr ausführlich, was du uns da berichtet hast. Und ich verabschiede mich nochmal aus dem heutigen Niemandsland. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Werden Sie glücklich, bleiben Sie an den Hörgeräten. Hier auf Kontrabanda 91.4 FM gibt es noch mehr hörenswerten Radiostoff. Tschüss, adeo, agur.